Ja, danke schön. Ich möchte mich auch ganz herzlich mal bedanken für die Einladung, da zu sprechen. Wie gesagt, ich möchte mich in meinem Vortrag hier den vielseitigen, vielschichtigen Vermittlungen von Antisemitismus und Geschlechterverhältnissen widmen. Es ist mehr eine Annäherung. Grundlage ist mal, dass ich Antisemitismus mit Rürup als ein Zerrbild einer Gesellschaftstheorie betrachte. Antisemitismus also eher auf einer strukturellen gesellschaftlichen Ebene betrachte und weniger auf der Ebene von individuellen Vorurteilen. Es geht also mir vor allem in der Analyse von Antisemitismus darum, genau darauf zu schauen, wie im Antisemitismus die Ökonomie der Gesellschaft und wie Vergesellschaftung selbst betrachtet wird, wie daraus ein gesamtes Weltbild entsteht, das durch verschiedene Vermittlungsmomente auch miteinander verbunden ist. Und dann wird es ganz interessant, darauf zu schauen, mit welchen anderen Ideologiefragmenten, Ideologieversatzstücken Antisemitismus sich mischt, notwendigerweise mischt, um eben Konsistenz zu erhalten, um die Konsistenz eines gesamten Weltbildes zu erlangen. Und da fällt auf, dass es zwei ganz wesentliche Momente gibt, mit denen sich Antisemitismus verbindet. Und das ist auf der einen Seite Sexismus, beziehungsweise verschiedene Formen der Wahrnehmung von Weiblichkeit, und auf der anderen Seite Nationalismus. Also Antisemitismus als geschlossenes Weltbild, als Ideologie, die die Welt erklärt und gleichzeitig verzerrt, ist ein Phänomen der Moderne, kann man sagen, und hängt natürlich von daher ganz, ganz stark mit der Entwicklung des Kapitalismus zusammen und mit der Entwicklung der Nationalstaaten. Als theoretischen Hintergrund fand ich es in meiner Arbeit zu Vermittlungstendenzen, Vermittlungsmomenten zwischen Antisemitismus und Sexismus sehr interessant, sich mit Intersektionalität zu beschäftigen. Das Intersektionalitätskonzept, wie es in Anlehnung an die kritische Theorie vor allem von Cornelia Klinger, Regina Becker-Schmidt, Gudrun Axelie-Knapp und noch anderen Autorinnen ausgeführt wurde. Und das Wesentliche daran, an diesem Konzept, ist, dass hier nicht einfach nur verschiedene Momente aneinandergereiht werden, sondern dass versucht wird, nachzuzeichnen, zu analysieren, wie eine Kategorie aus der anderen raus entsteht, wie die eine Kategorie die andere beeinflusst, wie also Antisemitismus auch das Gesicht verändert, wenn er Verbindung mit Sexismus eingeht. Und wie der Sexismus auch sein Gesicht verändert, wenn er sich antisemitischer oder rassistischer Momente bedient. Als die wesentlichen strukturerklärenden und strukturgebenden Kategorien ab dem 19. Jahrhundert sehen Gudrun Axelie-Knapp und Cornelia Klinger zumal den Kapitalismus, Nationalismus und Patriarchat. Und mit diesen drei strukturgebenden Kategorien korrespondieren dann eben Klasse, Rasse bzw. Ethnizität und Geschlecht. Und in all diesen dreien Bereichen wird ein bestimmtes Bild von Fremdheit gezeichnet. Und dann käme es eben darauf an, in einer genauen Analyse nachzuzeichnen, wo diese verschiedenen Konzepte von Fremdheit sich auch überschneiden. Und welche gesellschaftliche Funktion diese Überschneidung überhaupt erfüllt. So geht es also, wenn man sich mit der Vermittlung von Antisemitismus und Sexismus beschäftigt, weniger darum oder eigentlich gar nicht darum, eine Parallelisierung oder gar eine Gleichsetzung zwischen Antisemitismus und Sexismus zu machen, das wäre auch ganz unsinnig. Es geht vielmehr darum, zu schauen, welche Funktion erfüllen diese Ideologien jeweils in der Gesellschaft und welche Strukturverwandtschaften, welche Funktionsaffinitäten gibt es da. Und das ist auch sehr hilfreich, auf diese Verbindungen zu schauen, weil man gerade über die Verbindungen dann zum Kern der Ideologie eigentlich vordringen kann. Ebenso wichtig ist es aber auch, die unterscheidenden Merkmale festzuhalten, weil auch gerade über die unterscheidenden Merkmale sich eine Verbindung auftun kann. Für mich war in meiner Arbeit mit Sexismus und Antisemitismus die erkenntnisleitende Frage, was steht eigentlich hinter diesen Konstrukten von jüdisch sein, was steht hinter diesen Konstrukten von Weiblichkeit, was sagen sie aus, welche Motivationslage, welche Bedürfnislage von Seiten der Mitglieder der sogenannten Majoritätsgesellschaft steckt dahinter. Und es ist so, in diesem Sinne natürlich auch bis zu einem gewissen Grad bei Sexismus und Antisemitismus von realen Frauen und realen Juden und Jüdinnen von ihren Lebensverhältnissen und Lebenszusammenhängen zu abstrahieren, weil uns natürlich Antisemitismus und Sexismus viel mehr über die antisemitische und sexistische Gesellschaft sagen, als über diejenigen, die da als Objekte gezeichnet werden. Auf der anderen Seite ist natürlich diese ganze diese gesamten Ideologiekonstrukte, auf denen dann wiederum auch Vorurteile beruhen, die sind ja nicht ganz unabhängig von denen, die davon auch getroffen sind. Und natürlich rekurrieren Antisemitismus und Sexismus im Wesentlichen auch auf Emanzipationsbewegungen und Emanzipationsbestrebungen seitens von Juden und Jüdinnen und auch von Seiten von Frauen. Also es ist auf eine Art eine Reaktion auf Emanzipationsbestreben. Und dann wiederum ist auch die Frage, warum flößt Emanzipationsbestreben, warum flößt Gleichheitsbestreben solche Angst, Abwehr und auch Hass in einer Gesellschaft hervor, die doch sich die Grundsätze der Französischen Revolution von Gleichheit, Freiheit und Solidarität auch auf die Fahnen schreibt. Und da sind wir dann schon mittendrin in dem Problem, in der Dialektik der Aufklärung, in der Dialektik von Säkularisierung, Nationalstaat und so weiter. Und da ist dann zu beobachten, dass gerade auch mit der Entwicklung der Naturwissenschaften, die ja nicht zufällig auch gerade in dieser Zeit stattfand, dass da ein bedeutender Wandel eintrat. Ein Wandel im Weltbild, ein Wandel in der Legitimation von Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft. Der religiöse Unterschied galt nicht mehr als wesentlich und konnte von daher auch nicht mehr zur Legitimation von Unterschieden, von sozialen Unterschieden herangezogen werden. Ja, die Aufklärung führte ja dazu, dass Religion zunehmend ihre Wirkungsmacht innerhalb der Gesellschaft verlor. Die gesamte Ordnung der Welt von oben und unten, von innen und außen, von wer hat Macht und wer hat nicht Macht, wurde natürlich durch die modernen Naturwissenschaften massiv in Frage gestellt. Die Folge war, dass eben religiös geprägte gesellschaftliche Unterscheidungsmerkmale an Bedeutung verloren, die gesellschaftliche Unterscheidung, die gesellschaftliche Ungleichheit dadurch aber nicht aufgelöst wurde, sondern neue Legitimationsmomente benötigte. Die Aufklärung initiierte ja außerdem im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, den langwierigen Prozess von Emanzipation und Aufklärung. Assimilation war ein wichtiges Moment dabei und dabei muss man sich auch vergegenwärtigen, dass was hier unter Emanzipation in aufklärerischen Kreisen verstanden wurde, ja viel weniger von Juden und Jüdinnen vorgebracht wurde als Programm, sondern als Programm vorgebracht wurde von liberalen, nicht-jüdischen Aufklärern. Und deren Programm wiederum war noch immer massiv christlich geprägt, sodass es darum ging, Juden und Jüdinnen in die neu entstandenen Nationalstaaten als Citoyens zu integrieren, aber nur indem sie ihre jüdische Partikularität aufgaben. Man konnte in den Universalismus integriert werden, indem er Partikularität aufgab. Und wichtig dabei ist, den Blick auch darauf zu lenken, dass dieser Universalismus ja im Grunde ein säkularisierter christlicher Partikularismus auch ist und sehr starke Momente von der Idee eines christlichen Kosmopolitismus da auch noch drinstecken. In Debatten in aufklärerischen Zirkeln, zumal in Frankreich, ist ja dann auch zu beobachten, dass von Juden gefordert wurde, ihre jüdische Partikularität aufzugeben, ihre spezifisch jüdischen Gemeinschaften aufzugeben, um als Citoyen in den Nationalstaat integriert zu werden. Das ist natürlich vor dem Hintergrund anderer Strömungen, gegen aufklärerische Strömungen, ein massiver Vorteil und ein progressiver Zug, Juden und Jüdinnen überhaupt zu integrieren. Auf der anderen Seite natürlich wurden Juden nicht als Juden integriert, sondern Juden als Citoyen. Und das hieß also, das Ablegen von jüdischer Besonderheit. Und hat also auch sehr wenig zu tun mit jüdischer Autonomie als Juden und um ihre eigenen Besonderheiten beizubehalten. Und wir beobachten ganz ähnliche Diskussionen, wenn es im 19. Jahrhundert um Frauenemanzipation geht, wo erste Diskussionen aufkamen um Gleichheit in der Differenz. Und vor diesem konzeptionellen Hintergrund der Aufklärung wird dann auch klar, dass Assimilation allein von Judenhass nicht aus der Welt geschafft werden konnte. Die Moderne zu erklären, die zunehmend fragmentierten Lebenswelten, die Auflösung althergebrachter, gewohnter Herrschaftsverhältnisse, die Abstrahierung von Herrschaftsverhältnissen weg von unmittelbarer, direkter Beherrschung hin zu vermittelteren Formen von Herrschaft, die auch ihre Gestalt im Rechtsstaat erhielten. All dies zu reflektieren bedürfte also einer dialektischen Sichtweise, die Differenz und Gleichheit, die Exklusion und Inklusion, Fragmentierung und Identität, all das zusammenzudenken vermöchte. Und im Antisemitismus, im Nationalismus und aber auch im Sexismus findet nun gerade eine Gegenbewegung statt, eine Gegenbewegung zu diesem, eine Gegenbewegung dazu, das wirklich in der Durchdringung von Gegensätzen auch zu sehen, die Widersprüchlichkeit, die gesellschaftlich notwendige Widersprüchlichkeit zu reflektieren. Der gesellschaftliche Widerspruch wird eigentlich einfach repressiv eingeebnet, wird in seiner Komplexität reduziert. Und für diese Komplexitätsreduktion sind bestimmte Konzepte von Natur ganz wesentlich. Natur tritt als Erklärungsmuster für Gesellschaftliches auf, im Antisemitismus, aber auch im Nationalismus und im Sexismus. Gesellschaftliches wird auf Natur zurückgeführt, anstatt umgekehrt, dass Natur eigentlich als immer schon gesellschaftlich präformiert wahrgenommen würde. Also Natur wird als etwas Vorgesellschaftliches repräsentiert. Und gesellschaftliche Strukturen selber werden mit dieser Form von vorgesellschaftlicher Natur, die auch nicht überschreitbar und nicht hintergehbar gilt, gesellschaftliches wird darauf zurückgeführt. Und die Funktion eines solchen Naturkonzeptes, das da als statisch gilt, das da als dem gesellschaftlichen Prozess gegenübergestellt wird und trotzdem auch reinreicht. Dieses Konzept von Natur wird dann ganz massiv herangezogen, um in einer säkularisierten innerweltlichen Orientierung, die diese Orientierung hin auf dieses Gottesreich abgelöst hat, um in diesem säkularisierten Umfeld soziale Ungleichheit zu legitimieren. Es brauchte ja vorher in vormodernen, vorsäkularisierten Gesellschaften im Grunde keine Legitimation für Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft, weil vor Gott waren ja alle Menschen gleich. Und wenn mal alle Menschen ins Himmelreich eintreten, dann treten sie auch als Gleiche ein. Und so lange muss man halt warten, bis das dann soweit ist. Aber genau diese Legitimation zieht nicht mehr in einer säkularisierten Welt. Da braucht es dann schon andere Legitimationsmomente, braucht es andere ideologische Versatzstücke, um Ungleichheit überhaupt zu legitimieren. Und jetzt fragt man sich, warum muss Ungleichheit überhaupt legitimiert werden? Und da wiederum rekurriert man darauf, es hat ja die bürgerliche Gesellschaft sich den Anspruch gestellt von Freiheit und von Gleichheit. Und natürlich haben alle gemerkt, dass dieser Anspruch ja innerhalb der Lebenswelten nicht durchgehalten wird. Und dann braucht es eine Legitimation, warum eben Gleichheit nicht für alle gilt und warum Solidarität nicht für alle gilt, warum man sich für also Herrschaftserhalt braucht, die Legitimation in einer bürgerlichen Welt, die sich zum Anspruch stellt, auf Gleichheit zu beruhen. Und hier wird dann Ungleichheit nicht als Gott gegeben gesehen, sondern als Natur gegeben. Und dieses Bild von Natur, diese Vorstellung von Natur, hat auf eine bestimmte Art und Weise auch das Bild von Gott abgelöst. Nachzeichnen lässt sich dies an der Erfindung der Rassen, an der einander ausschließenden gegenüber, als ausschließend gegenübergestellten Rassen, die natürlich nicht als Gleichberechtigte gegeneinander gestellt sind, nebeneinander gestellt sind, sondern natürlich eine massive Hierarchisierung beinhaltet haben. Und es geht hier um eine Refabrizierung von Andersheit, die notwendig war in einer Zeit, als durch die gesellschaftlichen Prozesse der Emanzipation und der Assimilation Juden und Jüdinnen sich zunehmend den christlichen, säkularen Gesellschaftsschichten auch angeglichen haben. Es war eigentlich gar nicht mehr möglich, nach der Auflösung von Ghettos, nachdem Juden und Jüdinnen Zugang zur Mitte der Gesellschaft auch zunehmend erlangt haben, war es ja nicht mehr möglich, Juden und Jüdinnen vom Äußeren her überhaupt noch zu unterscheiden. Der soziale Unterschied war überhaupt nicht mehr sichtbar. Und dann, genau in diesem Moment, setzt eine Refabrizierung von Andersheit ein, indem der Unterschied auf Biologisches zurückgeführt wird, auf Natur als wirklich unhintergehbare und als unauflösbare Grenze, die da den Unterschied ein für alle Mal festschreibt. Und das ist ein nicht unwesentliches Moment und ein nicht unwesentliches Motiv im rassistischen Antisemitismus, der eine arische Rasse einer jüdischen Rasse gegenüberstellt. Die Juden sichtbar, biologisch erfassbar, greifbar, kategorisierbar zu machen. Und insofern passt das natürlich auch alles sehr gut in die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften hinein und auch in die Entwicklung des Positivismus und dann in die Entwicklung der positivistischen Sozialwissenschaften. Es geht darum, die Verunsicherung gewohnter Unterscheidungsmerkmale zu überbrücken. Gesellschaftliche Transformationsprozesse, die im Zuge der Aufklärung und im Zuge der Revolution in Gang gesetzt wurden, rechtfertigten Diskriminierung von Juden nicht eigentlich mehr, sondern sie führten zu ihrer Integration. Das Bedürfnis breiter Teile der Bevölkerung und breiter Teile der Gesellschaft nach hierarchischer Unterscheidung, nach einem klaren Unten und Oben, nach einem klaren Innen und Außen, dieses Bedürfnis war nicht getilgt, konnte es ja auch nicht sein, weil die Form von Vergesellschaftung, die Form von Produktion auf einem massiven Antagonismus beruhte. Und genau dieser Antagonismus weckt in den Menschen auch das Bedürfnis nach Unterscheidung. Während also Juden und Jüdinnen im vormodernen, vorkapitalistischen Zeitalter noch prinzipiell, sagen wir, als assimilierbar galten, prinzipiell als in die christliche Gemeinschaft aufnehmbar galten. Es gab natürlich auch da schon rassistische Einsprengsel, zumal in Spanien. Aber es galten Juden noch als durch die Taufe integrierbar. Das war dann spätestens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr der Fall. Juden gesehen als Rasse im rassistischen Antisemitismus galten als an die ebenso im Grunde rassistisch gefasste Volksgemeinschaft, arische Volksgemeinschaft, nicht mehr assimilierbar. Die zweite ganz wesentliche Emanzipationsbewegung, die mit der Aufklärung einsetzte, die Emanzipationsbewegung der Frauen, die dann im 19. Jahrhundert in die erste Frauenbewegung mündete, diese war natürlich begünstigt und hervorgerufen durch die moderne Industrie. Es war notwendig, dass Frauen emanzipiert werden, damit ihre Arbeitskraft in der Industrie auch überhaupt verwertet werden kann. Es war notwendig, die patriarchalen Abhängigkeitsstrukturen ein Stück weit so zu lockern, dass Frauen auch einer Lohnarbeit nachgehen können. Und von daher eben war das wiederum eine massive Verunsicherung von althergebrachten, gewohnten Unterscheidungsstrukturen und gewohnten Hierarchisierungsstrukturen. Und ähnlich wie der Prozess der Refabrizierung jüdischer Andersheit im rassistischen Antisemitismus findet auch in, was die Geschlechterverhältnisse betrifft, eine Refabrizierung, eine massive Refabrizierung von Andersheit statt. In dem Sinn nämlich, dass die Transformationsprozesse in der bürgerlichen Gesellschaft, die Wahrnehmung des Geschlechterunterschieds und die Wahrnehmung von Geschlechterverhältnissen ganz wesentlich beeinflusst hat. Und wiederum rekurriert dies auf Versatzstücke aus der modernen Naturwissenschaft. Wiederum rekurriert das auf Konzepte von Biologie, Konzepte von Natur. Ein natürlicher Unterschied wurde installiert, der da als nicht transformierbar galt. Also es fand hier eine ähnliche Biologisierung und Essentialisierung des Unterschieds zwischen Männern und Frauen statt, wie wir ihn auch beobachten können im Fall von Juden und Jüdinnen. Ich möchte da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, wie dies stattfand. Thomas Laqueur hat das ganz schön beschrieben, wie die Entwicklung ging von einem Eingeschlechtsmodell hin zu einem Zweigeschlechtsmodell, das dann wirklich zwei Geschlechter gegenüberstellt und der Unterschied, der Geschlechtsunterschied fundamentalisiert wird. Worum es mir geht, ist die Notwendigkeit nachzuzeichnen, warum diese Entwicklung so stattgefunden hat und welche Funktion diese Entwicklung für den Herrschaftserhalt, für den Erhalt des Status quo gespielt hat. Und hier sehen wir ein Ineinandergreifen von, eine Kopplung von antisemitischen und frauenfeindlichen Diskursen, wenn es eben darum geht, Unterschiede festzuschreiben, Andersheit zu refabrizieren. Und die Bilder, die da gezeichnet wurden, die sind für heutige Verhältnisse ja ganz absurd. Es wurden männliche Juden als verweiblicht imaginiert und in wirklich sehr abstrus anmutenden Vorstellungen, an sehr abstrus anmutenden Vorstellungen festgemacht. Es ging insgesamt darum, den jüdischen Körper als Ort totaler Andersheit darzustellen und zu zeichnen. Totale Andersartigkeit, eigentlich der jüdische Körper als der Ort auch des Nicht-Identischen. So meint nämlich auch verweiblicht in diesen Zusammenhängen nicht einfach nur das Gegenteil von männlich, sondern im Grunde ein außerhalb des Menschlichen überhaupt Stehendes. Und es hat natürlich immer den Aspekt von Defizienz, von unauthentischem, von Unechtheit. Der effeminierte Jude wird so einem Idealtypus von Männlichkeit kontrastiert. Dieser Idealtypus von Männlichkeit rekurriert auf eine Vorstellung von reiner Natur. Das ist ein hochstilisiertes Konzept von Natur, das da als Grundlage gelegt wird. Es lässt sich ablesen in Zurück zur Naturbewegungen am Ende des 19. Jahrhunderts, Freiluftkultur, Jugendkulturbewegung und so weiter. Es handelt sich mehr oder weniger um stramme Männlichkeit, muskulöser Körperbau, und dahinter steht eine völkische Lebensweise, die da mit der Scholle verbunden sei. Im antisemitischen Klischee entspricht der männliche Jude all dem nicht, sondern er sei vielmehr von schwächlicher Statur, von Natur aus schwächlicher Statur. Die Natur des Juden sei überhaupt seine Unnatürlichkeit. Er gehe stets gebückt, krumme Beine, platte Füße, eine Stimme, die nicht männlich fest und hart, sondern eher hoch ist, und ganz verschiedenste Imaginationen bis hin zur Vorstellung, dass Juden menstruieren würden. Massiv wird das in Zusammenhang gebracht mit den städtischen Lebenswelten, in denen Juden lebten, wo man also auch sieht, der Jude hat mit Grund und Boden ja überhaupt nichts zu tun. Er ist im Grunde überhaupt der ganz verkopfte Typ, der die freie Natur meidet und sich stattdessen in irgendwelchen engen Städten und Gassen bewegt. Und das Interessante hier ist diese Zweiteilung des Bildes von Natur. Wir haben auf der einen Seite ein überhöhtes Konzept von Natur, das Herrschaft ausdrückt, das Macht ausdrückt. Und auf der anderen Seite und gleichzeitig haben wir ein Bild von Natur, das genau das Gegenteil ausdrückt, nämlich genau die Materie meint, die beherrscht wird. Natur als Gegenstand, der bearbeitet und beherrscht wird. Und hier haben wir auch gegenläufige Identifikationen. Es werden beide mit Natur identifiziert. Juden werden mit Natur identifiziert, genauso wie ihr Gegenstück, die Arier, mit Natur identifiziert wird. Aber eben mit dem jeweils unterschiedlichen Aspekt. So werden also Arier mit überhöhter Natur, die im Grunde nur Herrschaft ausdrückt, identifiziert werden. Juden, aber auch Frauen mit Natur identifiziert werden, die nichts anderes ausdrückt als ihr beherrscht werden. Und diese Zweiteilung des Naturkonzepts, auf der einen Seite Natur Herrschaft ausdrücken und auf der anderen Seite Natur als das, was beherrscht wird, das ist eben eine dieser vielen Ambivalenzen, die sich im Antisemitismus und auch im Sexismus ausdrückt. Ja, der männliche Jude wird nun als schwächlich, als unmännlich, verweiblicht, kastriert, menstruieren und man weiß nicht, was noch alles vorgestellt. Gleichzeitig und in demselben Bild als von einer unkontrollierten Sexualität und Wollust besessen vorgestellt. Und hier geht es sehr stark um Versagung. Hier geht es sehr stark um Triebverzicht, den die arische Volksgemeinschaft für sich leistet und den sie, wo sie bei den Juden unterstellt, diesen Triebverzicht nicht zu leisten. Dieser Triebverzicht muss also so schmerzhaft sein und muss so diese Bedürfnisbefriedigungsaufschiebung so aussichtslos, dass es jemals zur Befriedigung kommt, dass der einzige Weg im Grunde ist, die Bedürfnisbefriedigung an anderen zu verorten und sie dort zu verteufeln. Man kann das sehr, sehr gut ablesen an diesen vielen sadistischen Fantasien, die sowohl dem Antisemitismus als auch dem Sexismus eigen sind, die ständig hin und her gehen zwischen Anziehung und Abwehr, die im Grunde ja nur die Ambivalenz der antisemitischen und sexistischen Gesellschaft selber abbilden. Ich möchte noch kurz auf die Bilder der Jüdin eingehen, die auch ganz wesentlich sind für eine Analyse des Ineinandergreifens von Antisemitismus und Sexismus. Und die Bilder der Jüdin, der Belle Juive, die schöne Jüdin, die haben eine ganz lange Tradition, auch im christlichen Europa, vor allem im Hinblick auf die Konversionsliteratur. Und bevor die Säkularisierung so richtig einsetzte, war das Bild der Jüdin so gestaltet, dass sie wunderschön gezeichnet wurde, aber als unterdrückt und als Opfer ihrer eigenen jüdischen Verhältnisse. Die Jüdin wurde vorgestellt als eine, die da raus möchte und die die Hilfe des christlichen Helden braucht, um da rauszukommen. Und durch Taufe und durch Heirat gilt sie als integrierbar, als domestizierbar. Und das ändert sich ganz wesentlich mit der Säkularisierung, als es eben auf das Hereinholen von Juden und Jüdinnen durch Taufe gar nicht mehr ankommt. Zur Zeit der Aufklärung war für das Bild der Jüdin das ganze Bereich von Bildung ein ganz wesentliches Moment. Und hier zeichnet sich auch schon die Befürchtung einer Geschlechtertransgression an, weil Bildung im Grunde als etwas Unweibliches gesehen wurde. Gebildete Frauen wurden zumeist als unauthentisch betrachtet. Und im Fall von gebildeten Jüdinnen, vor allem von Salon-Jüdinnen, war das Bild so gezeichnet, dass diese Frauen Bildung für sich in Anspruch nehmen, um bewusst die christliche Gesellschaft hinters Licht zu führen. Ein Täuschungsmanöver. Ein Täuschungsmanöver im frühen kapitalistisch-materialistischen Bildungsgeschäft. Salons wurden überhaupt recht misstrauisch beäugt, weil sie natürlich einerseits Foren aufklärerischer Zirkel waren und auf der anderen Seite eine Bühne boten für eine Probe von Frauenemanzipation im Rahmen von Bürgerlichkeit. Jüdische Frauen waren in den Salons der Zeit der Aufklärung überproportional vertreten. Und sie können gewissermaßen als ein Pendant zum Befreiungskampf von Frauen in den Reihen der Arbeiterinnenbewegung gesehen werden. Und es ist nicht uninteressant und es ist kein Zufall, dass während der Napoleonischen Kriege in den deutschen Ländern Salons aufgelöst wurden, nach den Kriegen zwar wieder eingeführt wurden, aber Juden und Frauen war der Zugang nicht mehr gestattet. Das Bild der Jüdin wandelt sich im Laufe des 19. Jahrhunderts bis hin zum Fernsiekel so weit, dass sie zwar nach wie vor als schön und verführerisch imaginiert wird, gleichzeitig aber als zunehmend böse und bedrohlich, als durch Taufe nicht mehr domestizierbar. Sie ist im Grunde ein wildes Tier und repräsentiert von daher verlockende Natur, die das identische, männliche, zweckgerichtete Selbst permanent in Versuchung führt. Reine Projektionsfigur männlicher Gewalt und Machtfantasien ist sie, wie gesagt, eine Mischung aus Reiz und Abscheu. Und insofern einerseits als eine misogyne Antwort auf Emanzipationsbestrebungen von Frauen und von Juden zu betrachten, andererseits aber auch als ein Ausdruck für ein tiefes Unbehagen mit den eigenen, mit dem eigenen Triebverzicht. So kam es also auch zu einer spezifischen Aufspaltung des Frauenbildes in der Zeit. Frauen müssen ja auch in der Zeit als interne andere gesehen werden. Interne andere insofern, dass sie für die Reproduktion des gesellschaftlichen Ganzen, für die Reproduktion der Volksgemeinschaft natürlich unerlässlich waren. Auf der anderen Seite aber war es notwendig, die Andersheit aufrechtzuerhalten. Und so wurden also jene Momente von Geschlechtlichkeit und jene Momente von Emanzipation, die, jene Momente, die auf Emanzipation hindeuteten, abgespalten und in die Bilder der intellektuellen Frau als steriles Mannweib gebannt oder auf der anderen Seite das Bild der sinnlichen Frau mit autonomer Sexualität, das ihm in der Vorstellung der Hure abgewertet wurde. Es ist dies eine Kompromisslösung, die Aufspaltung des Weiblichen, eine Kompromisslösung, um auf der einen Seite die jene Momente zu bannen, die dem Erhalt des Status quo zuwiderlaufen würden, und gleichzeitig aber Frauen für die Volksgemeinschaft verfügbar zu halten. Es geht darum, die Frauen einzubinden bei gleichzeitiger Stigmatisierung des Weiblichen als anderes. Also hier sieht man auch wirklich dann, dass, da geht es darum, Weiblichkeit hat nicht unbedingt mit Frauen zu tun, sondern ist ein ganz abgelöstes Konzept. Wobei aber der Übergang zwischen diesen beiden Momenten immer auch fließend bleibt und die Gefahr, dass durch Frauen es zur Verunreinigung der Volksgemeinschaft kommt, die wird ja immer auch ganz breit diskutiert in völkischen und nationalistischen Zirkeln. Es geht darum, dass die Frauen durch ihre angeborene Schwäche, durch ihre Verführbarkeit und Verführungskünste gleichzeitig den Juden den Zugang zur Volksgemeinschaft gewähren würden und dadurch also die Reinheit der Volksgemeinschaft stets in Gefahr stünde, verunreinigt zu werden. Ich möchte zu einem anderen Aspekt kommen, der für den Zusammenhang von Antisemitismus und Sexismus ganz wesentlich ist, vor allem auf der strukturellen Ebene, nämlich die verzerrte Wahrnehmung kapitalistischer Produktion, sowohl im Antisemitismus als auch im Sexismus. Also zuerst mal, Juden gelten als Repräsentanten der Zirkulation. Und diese Identifikation mag ihre historische Basis gehabt haben in der Exklusion von Juden aus den maßgeblichen Bereichen der vorkapitalistischen Wirtschaft, dem Handwerk und der Landwirtschaft. Juden waren in diesen Gesellschaften zurückgeworfen auf den Geldverleih einerseits und auf den Handel andererseits. Natürlich ist das jetzt auch eine Vereinfachung, weil es gab genügend Juden, die sehr wohl in kleinen Handwerken tätig waren. Was aber hängen blieb, war die Exklusion von Juden und gleichzeitig das Hineingedrängtsein in die Zirkulationssphäre, um darob auch Jahrhunderte später noch identifiziert zu werden, damit als durch den Prozess der Kapitalisierung der Gesellschaft diese Verhältnisse ganz allgemein wurden. Und es scheint also auch ein tiefer liegendes Motiv in der Identifikation von Juden und Zirkulationssphäre zu sein, nämlich die Abwehr von Zwischenpositionen, die Abwehr von vermittelnden Positionen überhaupt. Zirkulationssphäre ist eine vermittelnde Sphäre zwischen Produktion und Konsumtion und ist von daher, läuft von daher dem Druck zu einer eindeutigen Identifizierung, zu einer eindeutigen Kategorisierung entgegen. Es ist einfach nicht eindeutig zuordnenbar. Es ist nicht drinnen und nicht draußen, es ist nicht oben und nicht unten, und das natürlich verunsichert. Und in der Zirkulationssphäre drückt sich obendrein der gesellschaftliche Antagonismus insofern aus, als hier, wie Horkheim und Adorno in der Dialektik der Aufklärung nachzeichnen, es gesellschaftlich notwendiger Schein sei, dass der Profit in der Zirkulationssphäre erwuchert würde und nicht in der Produktionssphäre den Arbeitern und Arbeiterinnen abgepresst. Hinzu kommt, dass Juden in der Ära der Nationalstaaten als antinational galten, da sie keine eigene Nation repräsentieren würden, sondern quasi parasitär inmitten der europäischen Nationen leben würden. Als ewig Fremde, als internationales, kosmopolitisches, antinationales Moment innerhalb der nationalen Gemeinschaften und von daher auch die Gefahr repräsentierten einer Auflösung der nationalen Gemeinschaft. Natürlich steht dahinter eine ein Unbehagen mit den nationalen Gemeinschaften von Seiten der Nationalvergemeinschafteten selbst. Und dieses Unbehagen wird projiziert auf ganz bestimmte Träger. Und da boten sich Juden aufgrund der Geschichte ganz wesentlich an. Die Wahrnehmung, dass Juden international seien und die nationale Einheit bedrohen würde, diese Wahrnehmung kam aus der ideologischen Überdeckung des Klassengegensatzes im Nationalismus. Und kam natürlich dieser Überdeckung auch nochmal zugute. Weiters findet in der nationalistischen Ideologie die wohlbekannte Trennung von Industrie und Finanzkapital statt. Und beide Sphären werden hier nicht als Teile, als vermittelte Sphären eines Kapitalverhältnisses betrachtet, sondern als einander ausschließende Sphären, einander gegenübergestellt. Und diese Unterscheidung wächst sich aus im Laufe des nationalistischen, völkischen Diskurses in die Unterscheidung zwischen raffenden und schaffenden Kapital, dem dann wiederum einzelne Trägerfiguren zugeordnet wurden. Also schaffendes Kapital wurde mit Arian identifiziert, während raffendes Kapital mit Judentum identifiziert wurde. Und das Wesentliche an dieser, die ideologische Funktion dieser Unterscheidung wiederum ist, den Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit scheinbar aufzuheben. Den Gegensatz von, den Widerspruch von privater Aneignung und gesellschaftlicher Produktion. Und diese Trennung von schaffend und raffend, von national und international, von produktiv und unproduktiv, das zieht eine ganze Reihe von ideologisierten Diskursen nach sich. Also Realwirtschaft wird als die Volksgemeinschaft zusammenhaltend imaginiert, während die Finanzsphäre die Volksgemeinschaft schädigend, zerstörend und parasitär gesehen wird. So ist also in diesem Bereich auch Antisemitismus notwendig, um den Schein einer geschlossenen Volksgemeinschaft überhaupt aufrechterhalten zu können. Nämlich durch Antisemitismus und durch diesen Schein, der dadurch entsteht, kann Ausbeutung als etwas Fremdes, als etwas Internationales, als etwas dem Nationalen im Grunde nicht Zugehöriges imaginiert werden. Ausbeutung kommt von außerhalb der Nationengrenzen. Es findet hier auch eine massive Viktimisierung der nationalen In-Group statt. Darüber hinaus bietet Antisemitismus in seiner Personalisierung von Herrschaftsformen die Möglichkeit, abstrakt gewordene Herrschaftsverhältnisse auf eine verquere Art zu konkretisieren und sie wiederum auf unmittelbare Herrschaftsverhältnisse zurückzuführen. Und das gelingt über Biologisierung und Essentialisierung gesellschaftlicher Verhältnisse. Eine besondere Betrachtung verdient dabei das Stereotyp des Geldjuden. Geld ist ja bei Marx auch der allgemeine Leveler von persönlichen Abhängigkeiten. Es ist das allgemeine Medium, in dem Herrschaftsverhältnisse sich vollziehen. Es durchdringt alle gesellschaftlichen Verhältnisse und erzeugt Einheit in einer antagonistischen Gesellschaft. Und im Bild des Geldjuden wird nun das unpersönliche Machtmedium Geld essentialisiert und konkretisiert. Es wird auf eine Trägerfigur zurückgeführt, in der die sowohl Abstraktes als auch Konkretes enthält. Hier haben wir ein Ineinandergreifen von Abstrakten und Konkreten. Der Geldjude wird auf der einen Seite zusammengedacht mit gefühlloser Intellektualität, mit Rationalität, mit Nomadismus, Internationalität. Und gleichzeitig aber findet eine massive Erotisierung des Geldes auch gerade in dieser Figur statt. Also massiv ambivalent gezeichnet, Geldjude. Genauso wie das weibliche Pendant, die schmuckbehängte, laszive Jüdin. Diese Bilder sind also sinnlich und unsinnlich, rational zugleich. und geben von daher den Blick auf eine ambivalente Wahrnehmung des Geldes frei, als abstraktes Medium von Macht und als erotisches Ding an sich, als erotisch besetztes Ding an sich. Und hier wiederum drückt sich der Triebkonflikt aus, der natürlich auch nicht einfach so aus den Individuen heraus entsteht, sondern in den gesellschaftlichen Verhältnissen gründet, die Unbelebtes versinnlicht und Lebendiges verdinglicht. Im Hinblick auf die Geschlechterrollen war die Entwicklung des Kapitalismus ganz wesentlich im Aufbrechen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, traditioneller geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Wie bereits betont, benötigte der Kapitalismus Frauen in der Produktion und musste von daher war es notwendig, die gesellschaftlichen Strukturen auch insoweit aufzubrechen, dass Frauen auf eine Art zu einer Autonomie gelangten, eben sich emanzipierten, indem sie selbst Geld verdienten und von daher persönliche Abhängigkeitsverhältnisse zumindest in Frage gestellt wurden. Es gehört ebenso zum gesellschaftlich notwendigen Schein, dass Frauen nicht produzieren würden, genauso wie die Vorstellung vorherrscht, dass Juden nicht produzieren würden. Sie sind beide nicht an der produktiven Seite angesiedelt, obwohl das natürlich nicht der Realität entspricht. Aber das Bild, dass Frauen in den Hauswirtschaften eingeengt sind, dass Frauen für die Sphäre der Reproduktion zuständig seien, dieses Bild hat sich zu sehr verfestigt, als dass es nicht zu diesem Gegensatz von Produktion und Weiblichkeit gekommen wäre. Frauen werden aber auch nicht einfach nur der Reproduktion zugeordnet, sondern auf ganz subtile Art und Weise der Zirkulationssphäre in Form des Warentausches. Und überhaupt war für bürgerliche Frauen, nicht Arbeiterinnen, aber für bürgerliche Frauen, die Rolle der Konsumtion, die Rolle der Konsumentin und die Rolle der Kranken die einzige Möglichkeit, Zugang zu den öffentlichen Sphären zu erhalten. Ein weiteres wichtiges Bereich in diesem Zusammenhang ist die gesellschaftliche Repräsentation von Prostitution. In den weiblichen Figuren der Prostituierten, wie sie in der Literatur des 19. Jahrhunderts gezeichnet wird, werden weibliche Figuren ganz massiv zu Waren verdinglicht. So eben diese beiden Figuren, Prostituierte und Konsumentin, sind zwei ganz wesentliche, zentrale Weiblichkeitsbilder in der bürgerlichen Gesellschaft und man kann das sehr schön analysiert finden bei Walter Benjamin in seiner Auseinandersetzung mit dem 19. Jahrhundert, sei es im Passagenwerk oder in seinen Schriften zu Baudelaire. Und in diesen Figuren der Prostituierten einerseits und in der Konsumentin andererseits zeichnet Benjamin nach, wie die Verdinglichung von Lebendigen sowie die Fetischisierung des Geldes gefeiert werden. Ganz ähnlich, eine ganz ähnliche Fetischisierung des Geldes und eine Fetischisierung des Warenrausches wie in der Figur des Geldjuden. Dass Handel und Verkehr in allen patriarchalen Vergesellschaftungsformen und auf allen Abstraktionsniveaus dieser Vergesellschaftungsformen in zentraler Weise über und durch Frauenkörper stattfand. Auf dieses Moment haben verschiedene Stränge von der Frauenforschung und der feministischen Anthropologie ganz eindringlich hingewiesen. Und es lohnt sich, einen Blick auf Verwandtschaftssystemen beruhenden Gesellschaftsformen, die in deren Zentrum der Frauentausch stand. Dieser Blick ist sofern lohnend, weil man daran erkennen kann, welche Rolle Weiblichkeit einnimmt und wie die Verbindung zwischen Imaginationen von Weiblichkeit und Zirkulationssphäre sich festgesetzt haben. Frauentausch galt oder ist eine wesentliche Grundlage des familiären Zusammenhalts, des Zusammenhalts der Sippe in vormodernen Gesellschaften. Ja, der Frauentausch ist im Grunde das Medium, über das die Einheit des Protokollektivs sich herstellt. Frauen fungierten als Gaben, die von einer Sippe zur nächsten gegeben wurden und getauscht wurden. Und von daher waren sie natürlich sexuelle Halbobjekte, um nicht zu sagen überhaupt sexuelle Objekte. Aber man darf dabei nicht übersehen, dass es eben da wiederum auch diesen Widerspruch gibt. Auf der einen Seite wurden Frauen im Frauentausch reduziert zu einem abstrakten Zeichen, zu einem getauschten Gut. Auf der anderen Seite aber natürlich konnten sie ja nur aufgrund ihrer körperlichen Qualitäten als solches überhaupt getauscht werden. Also es ist ein Blick auf diese Verhältnisse nötig, die auf der einen Seite die Abstrahierung von Körperlichen und die Abstrahierung von Konkreten in den Blick fasst und gleichzeitig aber die Notwendigkeit, auf Konkretes zurückgebunden zu werden, auch sieht. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in den Familien war im Grunde ein ganz einfaches. Es war ein Verhältnis von Tauschenden und Getauschten, ein Verhältnis von Geber und Gabe, aktiv, passiv, Subjekt und Objekt. Und diese beiden Sphären wurden als einander apodiktisch gegenübergestellt. Es konnte niemand von der Objektseite so einfach auf die Subjektseite überwechseln. Konnte niemand einfach von der Gabe zur Geberin werden. Im Zuge der historischen Entwicklung des Frauentauschs kam es dann zu einem wachsenden Abstraktionsgrad des Tauschverhältnisses, sodass dann während anfangs nur eine Frau gegen eine andere Frau getauscht werden konnte, es dann Äquivalente gab, gegen die Frauen getauscht werden konnte. Also es ist schon ein erster Akkumulationsprozess. Der Frauentausch steht also am Beginn eines historischen Prozesses der immer weiterentwickelten Abstraktion. Auf den Widerspruch zwischen leiblicher Existenz und Abstraktion zum bloßen Zeichen habe ich ja auch schon kurz hingewiesen. Es ist dies eben das Moment, in dem Frauen sowohl das Abstrakte als auch das Konkrete in einer einzigen Figur repräsentieren. Die Frau steht dabei für Natur, weil sie ist das Objekt, das getauscht wird. Und auf der anderen Seite aber steht sie auch für Zivilisation, weil auf ihr beruht ja das Tauschsystem. Und die an der Frau als Gabe sich bereits abzeichnende Verdinglichung von Lebendigem, die Abstrahierung von konkret Lebendigem hin zu einem austauschbaren Gut, hin zu einem abstrakten Zeichen, diese Form von Verdinglichung wird in kapitalistischen Gesellschaften dann zum allgemeinen Merkmal. Konkrete Arbeit wird nur noch als abstrakte Wahrheit überhaupt wahrgenommen. Dinge verlieren zunehmend ihre sinnlich konkrete Bedeutung im Übergewicht des abstrakten Tauschwerts. Dort aber, wo der einfache Frauentausch einen Abstraktionsprozess durchlaufen hat, wo also das für die Frau lukrierte Äquivalent nicht in eine andere Frau investiert werden muss, sondern in verschiedenen Formen akkumuliert werden kann, da fungiert das abstrakte Zeichen Frau folglich als eine Art Zirkulationsmittel. Und auf der Verfügungsgewalt über dieses Zirkulationsmittel Frau beruht in weiterer Konsequenz auch gesellschaftliche und politische Macht. Und wir können natürlich auch viel weiter in traditionelle und moderne Gesellschaften reingehen, um diesen Zusammenhang nach wie vor zu erblicken. Sei es jetzt die Heiratspolitik im feudalen Europa oder sei es auch die Heiratspolitik im Bürgertum, wo man sehr schön nachzeichnen kann, wie gerade auch die standesgemäße Verheiratung einer Frau den symbolischen Wert und das Ansehen einer bürgerlichen Familie erhöht. Aber die Gleichung männlich ist gleich tauschend, weiblich ist gleich getauscht, die wird doch beibehalten. Und dieser Zusammenhang insinuiert eine Identifizierung des männlichen Prinzips mit Statik, während Weiblichkeit als zirkulierend imaginiert wird. Und die weiteren gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutungszusammenhänge des Gender-Regimes im völkischen Nationalismus zum Beispiel, diese schreiben dann dem männlich-statischen Verwurzelung zu, Verbundenheit mit der Scholle, der ein heimatloses, entwurzeltes, nomadisches, zirkulierendes Weibliches gegenübergestellt wird. Und die Verbindung zwischen der Bedeutung des Weiblichen und den antisemitischen Repräsentationen des ewigen Juden werden hier deutlich. Und von hierher wird auch klarer, warum männliche Juden als effeminiert gesehen werden konnten. Noch einmal kurz zurückzukommen auf Repräsentationen des Jüdischen, zumal auf Repräsentationen der Jüdin als der sexuellen Frau, als der Frau mit der Waffe, die Männer bedroht, wird ihr eine Wollust zugeschrieben und auch eine Gier nach Gold. Es gibt ganz viele Bilder in der Kunst des 19. Jahrhunderts, die Frauen als mit Schmuck behangen zeichnen und noch dazu dann bestimmte Motive enthalten, die eine Assoziation mit dem Jüdischen erlauben. Jedoch auch das Gold erfüllt hier in diesen Vorstellungen eine Stellvertreterfunktion. Gold steht in diesen Diskursen für das Streben nach männlicher Potenz und für die Auflösung von das Aufweichen des Triebverzichts. Es geht also um eine Gefahr für das männliche, identische, zweckgerichtete Selbst, die gebannt werden muss. Es geht also auch um die Gefahr des Aufweichens der Grenzen der Volksgemeinschaft. Und dann wundert es also nicht, wenn man in nationalsozialistischen Schriften diese beiden Momente von Judentum, Feminismus und Emanzipation, Sozialismus, wenn man das alles zusammengedacht in einem einzigen Gedankenwulst vorfindet. Beispielsweise kann man lesen in einem Aufsatz von Ludwig Langemann, betitelt Die Zusammenhänge zwischen Semitismus, Demokratismus, Sozialismus und Feminismus aus dem Jahr 1919. Ich zitiere, wo der jüdisch-demokratisch-feministische Mammongeist den nationalen Heldengeist erst völlig vernichtet hat, ist eine Wiedergeburt ausgeschlossen. Da steht der Untergang vor der Tür. Den Materialismus als spezifisch weibliche und jüdische Schwäche zu interpretieren, entsprach in dieser Zeit aber gängigen Klischees und zog sich zuweilen quer durch alle politischen Lager. Frauenemanzipation als Ausgeburt des Materialismus, der die Frauen ihrer angestammten Mutterrolle entfremde, war eine sehr weit verbreitete Einstellung. Dass aber Juden für diese Entwicklung verantwortlich zeichnen würden, dass Juden überhaupt für Emanzipation verantwortlich sein würden, dass Juden der Volksgemeinschaft das Frauenmaterial entziehen würden, das ist nun wieder ein spezifischer Diskurs im Antisemitismus. Und natürlich darin eine abwehrende und charakteristische Personalisierung allgemeiner gesellschaftlicher Verhältnisse. Vielleicht noch ein Zitat von Gottfried Feder. Durch die Kräfte der sexuellen Demokratie hat der Jude uns die Frau gestohlen. Unsere Jugend muss sich erheben, um den Drachen zu töten, damit wir von Neuem die heiligste Sache der Welt erlangen können, die Frau als Jungfrau und Dienerin. Also noch einmal, Gefahr droht nicht nur vom Juden selbst, weil eigentlich die Volksgemeinschaft sich ja als so gibt, dass Juden ohnehin die ganz draußen, die ganz anderen sind. Aber die Gefahr der Unterminierung der Volksgemeinschaft, die droht von Seiten der Frauen, die da den Juden Eingang in die Volksgemeinschaft gewähren würden. Ich möchte auf einen ganz kurzen Punkt eingehen, der mir wichtig scheint, und zwar das paradoxe Ineinandergreifen von Schwäche und Übermacht, die man sowohl in den Repräsentationen des Jüdischen als auch in den Repräsentationen des Weiblichen beobachten kann. Juden und Frauen werden mit Schwäche identifiziert, mit den Schwachen, die dem Recht des Stärkeren insofern widersprechen, dass sie als Schwaches trotzdem leben und trotzdem am Leben gelassen werden. Und sowohl körperlich als auch im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Stellung gelten sowohl Juden als auch Frauen als schwach. Das ist nun eine tatsächliche, aber auch unterstellte Schwäche. Und diese unterstellte und tatsächliche Schwäche wird gern ins Groteske überzeichnet und auch lächerlich gemacht. Und gleichzeitig und in ein und derselben Figur finden wir aber nicht nur Schwäche, sondern auch eine angebliche Übermacht. Ausgedrückt beispielsweise in den Vorstellungen einer jüdischen Weltverschwörung, welche die reine Volksgemeinschaft bedrohe. Also hier haben wir ganz deutlich das Ineinandergehen von Schwäche und Übermacht. Und das ist nun die Natur dieser Übermacht, die Natur dieser Schwäche. Durch List eigentlich schleicht sich der Jude ein. Er übertölpelt im Grunde permanent den Arier. Also die Arier geben ja da nicht gerade selber, von sich selber nicht gerade das Bild, als wären sie also, als würden sie das alles so durchschauen. Sie sind also eigentlich leicht zu übertölpeln. Und wenn man nachliest in der Dialektik der Aufklärung, wie der erste Bürger in der Dialektik der Aufklärung, nämlich Odysseus, die mythischen Mächte übertölpelt mit List, wissend, dass er selber der Schwächere ist und sich gerade aus dieser Schwäche heraus zum Stärkeren macht, dann ist dies eigentlich der zivilisatorische Gang der Ablösung von Natur, der in diesen Bildern des Ineinandergreifens von Schwäche und Übermacht in den Bildern des Juden da reingebannt wird. Es ist eigentlich ein allgemeines Phänomen von Zivilisation, das auf Juden projiziert wird. Und auch in zeitgenössischen Weiblichkeitsvorstellungen kommt es zu ähnlichen Überlappungen von Schwäche und Übermacht. Und zwar wiederum nicht parallel in verschiedenen konkurrierenden Bildern, sondern in einem und demselben Objekt. Also auch hier haben wir die Vorstellung von einer von Natur aus durch Schwäche gezeichneten Frau, die böse und heimtückisch sich einer List bedienen würde und den Mann, den stärkeren Mann übertölpeln würde. Imaginationen von einer bösen, verschlingenden, weiblichen Allmacht sind ja auch nicht allzu unbekannt und von Antifeministen allerorts vermutete Weiberherrschaft läuft da gleichzeitig mit der gesellschaftlichen Hypostasierung von Frauen als schwaches Geschlecht. Kurz resümierend, Antisemitismus und Sexismus als Ideologie, als Weltbilder sind notwendig, um das Bewusstsein vom Klassenantagonismus auf andere Schienen zu lenken und so den Status quo von Ausbeutung aufrechterhalten zu können. Eine falsche Kapitalismusbetrachtung ist eine scheinbare Revolte, die aber in Wahrheit doch eine Legitimation des Kapitalismus ist. Der Klassenkonflikt kann im Rassismus, im Antisemitismus und im Sexismus latent gehalten werden. Er wird auf eine Nebenschaubahn sozusagen transferiert und hebt den Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit scheinbar auf. Das Unbehagen, das aber trotzdem besteht, aus dem Wissen heraus, dass es Ausbeutung gibt, aus dem gefühlten Wissen heraus, dieses Unbehagen wird auf gesellschaftliche Randgruppen projiziert, die nicht unmittelbar und eindeutig im Produktionsprozess verortbar sind. Mit Habermas könnte man also sagen, dass der Konflikt dorthin geleitet wird, wo er für die Herrschaft handhabbar ist. Und insofern sind natürlich all diese Momente, all diese Ideologien, Sexismus, Antisemitismus, Nationalismus, das Ergebnis und das Instrument von Manipulation in der Gesellschaft. Danke. Ihr hörtet den Mitschnitt des Vortrages von Karin Stöckner zum Thema Antisemitismus und Geschlechterverhältnis. Der Vortrag wurde am 7. Juni 2012 im Rahmen der Veranstaltungsreihe The Voices of Germany, Veranstaltungsreihe zur Kritik des Antisemitismus von links gehalten, die vom 10. April bis zum 14. Juni 2012 in der Roten Flora in Hamburg stattfindet. Es folgt nun die sich dem Vortrag anschließende Diskussion. Ja, und dann könnt ihr jetzt ganz viele Fragen stellen und Ergänzungen oder? Also ich habe zwei Nachfragen. Die eine bezieht sich auf den Frauentausch. Ich wollte noch mal wissen, auf welche Personen oder Theoretikerinnen du dich da bezogen hast. Also ich kenne die Theorie so von Gay Rubin aus so einem Text von 1975, aber vielleicht weißt du da ja noch ein bisschen mehr oder kannst du noch mal neuere Literatur dazu sagen. Das andere, was ich nicht so ganz verstanden habe, glaube ich, war irgendwie das, was du meintest mit Naturbeherrschung und überhöhter Natur, dass die Frau irgendwie das ist. Vielleicht kannst du mir das nochmal so ein bisschen erläutern. Also den Text von der Gail Rubin, den finde ich als ganz, der ist ganz zentral und auf den habe ich mich da auch ganz speziell bezogen. Und da ist auch nachzulesen, also das ist Goody oder zum Beispiel als Lévi-Strauss. Lévi-Strauss ist in dem Bereich auch ganz ganz wesentlich. Naturbeherrschung. Ja, diese Zweiteilung des Konzepts von Natur, also auf der einen Seite etwas Übermächtiges, mit dem man sich gerne identifiziert, zumal in autoritären Zusammenhängen, und auf der anderen Seite Natur als etwas, das dem die Beherrschung gilt. Das ist gut nachgezeichnet in der Dialektik der Aufklärung und ich gehe vielleicht noch ganz kurz darauf ein. In der Dialektik der Aufklärung zeichnen Horkheimer und Adorno nach, wie sowohl Juden als auch Frauen mit Natur identifiziert werden, aber eben nicht mit der überhöhten Form von Natur, die selber Herrschaft ausdrückt, die eine Übermacht ausdrückt, sondern mit dem, was Natur in der Zivilisation geworden ist, nämlich das zu Beherrschende, das, worauf eigentlich Herrschaft beruht, die andere Seite von Herrschaft, die Basis von Herrschaft sozusagen. Und gerade was die Identifizierung von Natur und Frau betrifft, kommt ganz stark auch rein das Moment der Beherrschung der inneren Natur, der Triebbeherrschung. Und die gesamte Ambivalenz des gesellschaftlichen Umgangs mit Natur drückt sich eben auch aus in dieser Aufspaltung von Natur als etwas Übermächtigem, und Natur als etwas zu Beherrschendes. Und genau auf der Seite der Natur als etwas zu Beherrschenden ist auch angesiedelt das Verlockende. Das, was aus den Zusammenhängen der Zivilisation zurücklockt. Das, was den permanenten Triebverzicht eigentlich in Frage stellt. Ja, ich wollte auch was zu dem Punkt sagen. bin also mit der Darstellung überhaupt nicht klargekommen während deines Vortrags, weil ich habe eher den Verdacht, dass das ein großer Gegensatz zwischen Sexismus und Antisemitismus am Punkt der Natur ist. Ich würde es vielmehr so sortieren. Also ich kann, wenn du über Weiblichkeit redest, mit der Idee, da gibt es das Sinnbild einer beherrschten Natur, kann ich was mit anfangen, würde das aber dann zusammenbringen mit Bildern von irgendwie dem Schwachsinn des Weibes, die sind nicht zu abstrakten Denken fähig und solchen Sachen. Und da finde ich das plausibel zu sagen, das ist ein Bild von beherrschter Natur. Im Antisemitismus ist aber genau das Gegenteil zentral, meines Erachtens. Da ist überhaupt nicht die Vorstellung einer beherrschten Natur, sondern da ist das naturbeherrschende Subjekt nochmal übermächtig geworden und ist eine Bedrohung. Und im Juden wird überhaupt kein Körper vorgestellt, sondern es wird ein Nurgeist, der hinter allem steckt und alles nochmal bewegt. Also bis hin zu solchen Fantasien von Juden stehen hinter Naturkatastrophen oder sowas, die sie aus irgendwelchen bösartigen Herrschaftsgründen einsetzen oder sowas. Und auch diese ganzen Fantasien, egal was die Juden tun, sie machen es immer aus einem bösartigen Willen. Also wenn man so beim Antizionismus aktuell guckt, die können Siedlungen räumen, das machen sie aus Herrschaftsinteresse. Sie können Siedlungen nicht räumen, das machen sie aus Herrschaftsinteresse. Diese Idee eines übermächtigen Geistes scheint mir viel zentraler im Antisemitismus zu sein, als dass man da irgendwie eine Funktionsgleichheit der Ressortiments oder sowas behaupten könnte, wie du es ja als These hattest. Es stimmt natürlich, dass und ich habe das am Ende des Vortrags nochmal versucht anzusprechen, dieses ambivalente Ineinandergreifen von Schwäche und Übermacht. Und dass eine Übermacht entsteht gerade aus einer Position oder einer zugeschriebenen Position oder auch aus einer realen Position von Schwäche heraus. Und das ist gerade das besondere Moment im Antisemitismus, würde ich sagen. Weil Antisemitismus und die Bilder, die der Antisemitismus zeichnet, ja längst nicht so eindeutig sind, als wäre das immer nur reine Übermacht, die da zu fürchten ist. Es ist hier vielmehr ein Ineinandergreifen von verschiedenen auch völlig gegensätzlichen Momenten. Und das Interessante ist, dass es gerade über dieses Ineinandergreifen von Gegensätzlichem so gut funktioniert. Und wir haben natürlich diese Bilder von jüdischer Weltverschwörung. Gleichzeitig haben wir aber diese massiv verkörperlichten Bilder von Juden. Und nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern auch heute haben wir das, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wir haben heute nicht mehr das Bild von Juden oder nicht mehr ausschließlich als verkörperlichtes Bild von Juden, dass sie körperlich schwächlich seien, dass sie unmännlich seien. Wir haben als korrespondierendes Bild den Sabre, der als sehr, sehr männlich dargestellt wird. Den Sabre, den in Israel geborenen Juden. Und das ist wiederum, finde ich interessant, zu welcher Zeit taucht das auf? Natürlich, das taucht auf zu einer Zeit, als Israel Nationalstaat bereits war und als in europäischen Nationalstaaten seit den 60er und 70er und 80er Jahren massiv die Bewegung oder die Norm des Postnationalen auftritt. Und auch die Männlichkeitsnormen sich verschoben haben. Es geht weg von diesem körperlichen Kraftideal hin zu einem intellektuell vermittelten Männlichkeitsideal. Und das ist durchaus auch in Zusammenhang zu sehen mit diesem mit der Art und Weise, wie die Bilder des Juden gezeichnet werden und auch wie gerade auf Israel geblickt wird, dass eben in postnationalen Zusammenhängen Antisemitismus, die Diskussionen werdet ihr ja auch alle kennen, in postnationalen Zusammenhängen, ja, Antisemitismus sei ein Problem von gestern. Und das Problem mit Israel sei, dass Israel sich nicht als Nationalstaat, sich nicht so geläutert habe, wie es westliche wie es andere westliche Nationalstaaten getan hätten. Also in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in England sei man draufgekommen, dass Nationalismus was Schlechtes sei. Und man sei in ein postnationales Zeitalter eingetreten. Und das hätten halt die Juden noch immer nicht begriffen in Israel. Und genauso ist es auf eine Art und Weise, läuft die oder ähnlich läuft die Unterstellung, dass Juden auf einem kriegerischen Männlichkeitsideal heute, auf ein kriegerisches Männlichkeitsideal rekurrieren würden, in einer Zeit, wo das ja völlig anachronistisch sei. Also insofern sehe ich da schon ein ambivalentes Ineinandergreifen auch hier wieder von verkörperlichten Bildern, die gleichzeitig aber diese Abstraktheit des Geistes auch auffangen. Es ist nicht einfach nur dieser total vergeistigte, körperlose Ort. Es findet eine Rematerialisierung statt. Also ich habe irgendwie eher so drei Fragen, also sozusagen vielleicht hängen die auch zusammen. Also mein Eindruck war so ein bisschen, dass du so Anklänge von Kapitalkritik mit einbeziehst, ohne, also und vermeidest Marx zu sagen, und dass du sozusagen an Punkten sowas wie Triebverzicht sagst und vermeidest dich auf Begriffe der Psychoanalyse zu beziehen. Also ist mein Eindruck falsch oder richtig? Und wenn er richtig ist, woran liegt das, dass du das nicht machst? Und am Schluss hast du sowas gesagt wie, dass quasi in die Gesellschaft manipuliert wird, habe ich im Kopf. Ich weiß nicht, habe ich das falsch verstanden? Oder also wenn das der Satz war, wer manipuliert denn da? Oder also woher rührt denn das Problem? Zur ersten Frage. Ich denke ja nicht, dass man sich permanent auch namentlich auf Marx berufen muss, um Kapitalkritik zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier alles, dass das hier präsent ist, und da muss ich dann nicht den Namen nennen. Genauso gehe ich davon aus, dass wenn man von Triebverzicht spricht, dass da natürlich die Freudsche Theorie reinkommt. Also ich sehe die Notwendigkeit, nicht die Namen zu nennen, wenn es in sich stimmig ist das Ganze. Manipulation, ja, also ist natürlich jetzt nicht so, es war vielleicht von meiner Seite etwas sehr verkürzt als letzter Satz dargestellt. Natürlich sind Antisemitismus und Nationalismus und Sexismus Momente und Instrumente von Manipulation, was überhaupt aber nicht heißt, dass da immer eine Intention dahinter stecken muss. Das ist im Grunde auch ganz irrelevant. Und wer manipuliert, wissend oder auf einer mehr oder weniger bewussten Ebene. Ja, natürlich muss man sich die Frage stellen nach dem cui bono, wem nützt's? Und dass das keine Selbstläufer sind, sondern dass da auch massive gesellschaftliche Interessen dahinter sind, die erhalten werden wollen und die ihr Privileg ausbauen wollen. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Von daher natürlich hat das Ganze auch einen Aspekt der Manipulation. Und Manipulation in dem Zusammenhang jetzt hatte ich bezogen darauf, dass in einem verselbstständigten System, in der verwalteten Welt sozusagen, der Klassenkonflikt immer latenter gehalten wird, ohne dass er aber jetzt tatsächlich versöhnt würde. Er wird auf Nebenschauplätze gelenkt, und dafür sind Ideologien wie Antisemitismus und Nationalismus ganz wesentlich. Also ich habe auch noch eine Frage zu einer Aussage von dir, und zwar, dass Antisemitismus und Sexismus sich als Bestrebung gegen die Emanzipation wenden. Und zwar habe ich das dann so verstanden, dass du Emanzipation als gesellschaftliches Prinzip siehst, Emanzipation als Realisierung der Gleichheit, der dann der Antisemitismus und der Sexismus widersprechen. Allerdings frage ich mich, ob Emanzipation nicht eigentlich erst zu realisieren ist in der Verwirklichung des Allgemeinen, in der Differenz. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass den letzten Teil. Kann es nochmal sagen? Naja, wenn Emanzipation sich erst in der, ich frage mich, wieso sich Emanzipation in der Gleichheit realisieren soll, und so habe ich das zumindest verstanden. Und nicht eher in der Differenz. Wieso sollte man denn überhaupt noch Gleichheit postulieren? Ja, aber das war. Das ist ja auch gerade das Problem an diesem Konzept von Emanzipation, dass ja von Seiten der aufklärerischen nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft gefordert wurde. Es wurde ja von nichtjüdischen Aufklärern gefordert, Juden in die nichtjüdische Gesellschaft zu integrieren. Und dafür war gefordert, dass sie ihre jüdische Partikularität ablegen würden. Da liegt ja schon in Nutsche das Problem, dass eben gerade die Differenz nicht anerkannt wird. Dass es hier ein Partikularismus ist, der sich als Universalismus aufschwingt und andere Partikularitäten ausblendet und eigentlich ja nicht nur ausblendet, sondern nicht zulässt. Und diese Dialektik, das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, wo das Allgemeine im Grunde das ganz Partikulare ist und das Besondere aber als das Besondere eigentlich im allgemeinen Interesse nach Freiheit und Emanzipation liegen würde. Diese Umkehrung, die findet ja auch gerade in aufklärerischen Diskursen statt. Ich wollte auch noch mal an das Unbehagen mit dem Wort Biologisierung anschließen. Und ich finde schon berechtigt. Ich verstehe natürlich auch, wenn du sagst, es gibt so eine geschichtliche Faszination mit dem jüdischen Körper. Aber ich denke, du hattest am Anfang gesagt, es zwei Sachen. Also einmal, es gäbe so ein Bedürfnis nach einer klaren Hierarchie von unten und oben. Und gerade da ist aber erstmal das Bemerkenswerte, dass die antisemitische Wahnvorstellung erstmal die Juden nach ganz oben setzt, als die geheimen Weltherrscher. Und jemand, der wirklich jetzt denkt, das Schwache soll fallen, das Starke soll siegen, der müsste dann ja eigentlich konsequenterweise sagen, okay, die haben gewonnen. So eine Konsequenz hat Nietzsche ja dann irgendwo auch gezogen, aber die Nazis haben dann ja selber sagen wieder natürlich versucht, als Gärtner zu agieren und ihre Ordnung herzustellen. Also eigentlich genau nicht einfach der Natur ihren Lauf nehmen zu lassen. Und ich denke, gerade wenn man diesen Gegensatz versuchen will zu lösen, wäre zum Beispiel sowas wie Jud Süß, also der Weid-Harlan-Film, eigentlich ein sehr schönes Modellbeispiel, wie das funktioniert, dass zuerst der Jud Süß eigentlich überhaupt nicht als Jude sichtbar ist, also eben auch gerade nicht positivistisch kategorisierbar unter irgendwelche Sachen, sondern im Gegensatz überall die Fäden zieht, der urbane Charmant, der Verführer ist, und es braucht tatsächlich erst die Frauenleiche der Söderberg, um das Volk aufzurütteln und um ihn dann aber auch aktiv praktisch auf diesen jüdischen Körper zu reduzieren. Der tritt dann ja wirklich erst am Ende in der Hinrichtungsszene auf, wo er die Insignien seiner Macht losgeworden ist, wo dann Jud Süß zum Beispiel zum ersten Mal wirklich im ganzen Film Jiddisch, also mit jiddischem Akzent spricht. Und deswegen wäre ich sehr skeptisch, gerade mit sowas so klare Hierarchien auf den ersten Blick positivistisch kategorisierbar da zu argumentieren, weil das eben viel mehr auf dieses verborgene, erst herzustellende, sozusagen von den Antisemiten selber erst auf den Körper zu reduzierende Objekt geht. Ja, also ich sehe da jetzt auch gar keinen Widerspruch und würde dem auch gar nicht widersprechen, was du da jetzt gerade ausgeführt hast. Vor allem ist ja auch, finde ich ja auch wesentlich, gerade in dem in der Idee, ich habe auch gerade vorhin am Balkon draußen mit meiner Kollegin darüber gesprochen, was eigentlich die jüdische Weltverschwörung, diese Übermacht, was das eigentlich ausdrückt, welche Projektionsmechanismen da auch dahinter stecken. Genauso wie welche Projektionsmechanismen stecken hinter diesen verkörperlichten Bildern von Juden. Und in der jüdischen Weltverschwörung kann man ja im Grunde erkennen, dass es darum geht, die eigene, eingeschworene, nach außen hin abgedichtete Volksgemeinschaft, die Fäden zieht, dieses eigentlich nach außen zu projizieren und auf ein erst zu konstruierendes Objekt, wie du das sehr schön dargestellt hast, zu projizieren. und es dann aber im Endeffekt auch fallen zu lassen, weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Jud Süßen am Ende auch fällt und dass er zurückgestoßen wird in seine Unauthentizität, dass man erkennt, dass diese Übermacht, die er da eigentlich für sich in Anspruch nimmt und die auch gefürchtet wird, im Grunde was Unauthentisches ist und da jederzeit eigentlich durch eine nationale Besinnung wieder zurückgestoßen werden kann, dorthin, wo er hingehört. Aber das müsste doch genau den Unterschied ausmachen. Also die Frage nach Authentizität und Unauthentizität, wo er zurückgestoßen werden kann, das kann der Frau natürlich so nicht passieren, weil die Frau tatsächlich Natur und Körper ist. Die kann versuchen, sich darüber zu, also sich darüber zu erheben. Und sie kann zur Natur zurückfallen. Aber man kann ihr nicht nachweisen, sie ist in echt artifiziell. Und das, würde ich sagen, ist genau der Punkt, warum das eben nicht funktioniert, das zu parallelisieren. Dass es eben wirklich doch verschiedene Konzepte sind, die da Ausdruck finden. Ja, klar sind es verschiedene Konzepte und es geht auch gar nicht um eine Parallelisierung, sondern es geht darum, kenntlich zu machen, dass natürlich sind Frauen Natur und Körper, aber auch Juden sind Natur und Körper, alle sind Natur und Körper. Aber es geht eben darum, dass Menschen Natur sind, aber nicht Natur allein. Und dass es darum geht, auch dieses Verhältnis zu reflektieren, das auf massiver Naturbeherrschung sowohl innerer als auch äußerer beruht. Und insofern sehe ich da jetzt keinen Widerspruch, sondern vielmehr diese gemeinsame Basis in einer Wahrnehmung von Natur, die Natur auf der einen Seite eben als dieses Übermächtige, auf der anderen Seite eben auch als Natur, als etwas, eine Reduktion auf Natur im Sinn von ein Mangel an authentischer Natur, ein Mangel an Natürlichkeit. Und dieses Natürlichkeitsideal ist natürlich auch was Hochstilisiertes. Sodass eigentlich körperliche Natur, wie sie Frauen auf den Leib geschrieben wird, im Grunde gar nicht dieses Ideal von Natürlichkeit ist, sondern das bedeutet im Grunde Reduktion auf Natur, bedeutet Reduktion auf Gattung, die nicht diese geläuterten zivilisatorischen Wege durchschritten hat. Ja, nochmal, ich glaube letztendlich wieder doch, irgendwie geht es um den gleichen Punkt, aber ich würde es nochmal an einem anderen Punkt versuchen aufzuziehen. Du hattest ja im Vortrag gesagt, es geht um Wiederherstellung von Differenz durch die Gleichheit, so habe ich dich verstanden. Und hast in dem Zug der Argumentation den Sexismus und den Antisemitismus eigentlich immer erst als Reaktion dargestellt. Also im Prinzip fängt in deiner Darstellung erst an, wenn die nicht zusätzlich zu Emanzipierenden, also innerbürgerlich, also die Juden, Jüdinnen und die Frauen, wenn die sich gegen das nicht emanzipiert sein wehren. Und gerade in der Antwort auf hier den Genossen hier vorne hast du gesagt, dass es eigentlich ja auch darum gehen könnte, die Differenz einfach stehen zu lassen. Wenn, und das scheint mir ein Widerspruch zu sein, warum sagst du auf der einen Seite, es gibt eine Differenz, die könnte einfach so stehen bleiben und egal, und auf der anderen Seite hat die bürgerliche Gesellschaft ein Differenzbedürfnis, also es muss da irgendwas nach außen gebracht werden, warum können sie dann nicht einfach die tatsächliche Differenz nehmen, so sie denn existiert, meines Erachtens nicht, aber in deiner Darstellung scheint mir das so zu sein, sondern warum müssen sie sich eine eigene Differenz noch ausdenken? Also warum müssen sie Fantasien von der Weiblichkeit und vom Jüdischen haben, wenn sie auch einfach die ganz normale bestehende Differenz nehmen könnten? Und also ich würde nicht sagen, dass das geht, weil das geht deswegen nicht, weil überhaupt schon theoretisch zu klären ist, warum überhaupt diese Differenz entsteht. Warum erscheinen überhaupt in der bürgerlichen Gesellschaft Jüdinnen und Juden immer noch als was Verschiedenes, wenn alles Mittelalterliche nicht mehr zählt? Warum, und beim Sexismus ist es ja noch deutlicher, da wird aus einem Eingeschlechtsmodell ein Zweigeschlechtsmodell. Das heißt, da wird eine ganz spezifische Differenz erstmal hergestellt, weswegen dann wieder die Emanzipationsidee innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nochmal kommt. kommen muss. Und das scheint mir alles mit dem Funktionalismus, den du am Ende hattest, mit, es geht eigentlich nur um die Klassendifferenz, was ja fast eine Nebenwiderspruchsthese ist, überhaupt nicht zu erklären zu sein. Da, also, ich habe ja versucht darzustellen, wie Antisemitismus und Sexismus in ihrer Struktur sich auch ändern mit der Veränderung der gesellschaftlichen Struktur. Und von daher ist die beständige Neuerfindung von Differenz, die geht ja nicht dem Emanzipationsbestreben vor, sondern die ist eine Reaktion auf Emanzipationsbestrebungen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann hättest du das umgekehrt. Das habe ich in deiner Darstellung auch so verstanden, aber das scheint mir völlig unplausibel zu sein. Inwiefern? Wenn das stimmt, dann könnte man doch einfach sagen, naja, die haben da halt ein Differenzbedürfnis und dieses Differenzbedürfnis leben sie dadurch aus, dass sie bestehende Differenzen einfach so stehen lassen. Und das tun sie ja nicht. Sie erfinden ja eine Differenz aus ihrer Machtposition oder irgendwie sowas, was du ja gleichzeitig auch beschreibst. Nur das scheint mir ein Widerspruch in der Argumentation zu sein. Und die Frage, hinten anzustellen, warum überhaupt diese spezifische Differenz entsteht. Ja, weil du auch angesprochen hast, du bist ja nicht sicher, ob es eine tatsächliche Differenz gibt. Ich denke schon, dass es tatsächliche Differenzen gibt in unserer Gesellschaft. Und die sind natürlich auf dem Klassenverhältnis beruhend. Und es geht da sehr stark darum, und das ist mein Zugang, das ist meine These wäre, dass diese Differenzen, die da erfunden werden, genau den Klassenantagonismus überdecken sollen. Und das zieht sich ja im Antisemitismus durch und das zieht sich ganz, ganz wesentlich auch im Nationalismus durch. Sodass diese unüberwindlichen Differenzen, die da gezeichnet werden, gerade diejenigen überwindlichen Differenzen überdecken sollen. Und auf einen Nebenschauplatz sozusagen, wie du es gemacht hast, jetzt auch transferieren sollen. Ja, das ist auch eine Funktion von Antisemitismus und Sexismus, ohne dass ich jetzt die beiden Ideologien darauf reduzieren möchte. Aber das ist eine Funktion, die sie gemeinsam erfüllen. Ja, du hast doch mal in deinem Vortrag auch das Bild der Jüdinnen angesprochen, und zwar, wie sie gemalt wurden. Also als bildschön, unschuldig, verzaubernd wirkend auf die Männer. Da frage ich mich wiederum, was soll das für einen Sinn haben? Weil letztendlich ist es ja so, wenn das so dargestellt wird, dass die Frau ja zwanghaft bei den jüdischen Männern eben ihre Zeit verbringt und befreit werden möchte, so wie ich das jetzt bei deinem Vortrag verstanden habe. Was soll das für einen Sinn haben? Weil letztendlich ist sie ja auch Jüdin und damit unwert, quasi einer anderen in dieser völkischen Gesellschaft zu existieren. Ja, die Zeichnung der Belle Juive als unschuldig, die geht ja den völkischen Konzepten voraus. Das ist ja noch in der Konversionsliteratur, die beispielsweise Rebecca in Ivanhoe oder ein viel schillernderes Beispiel dafür wäre die Jessica aus dem The Merchant of Venice von Shakespeare. Aber das sind viel frühere Darstellungen, in denen es noch gar nicht so sehr ging um diesen essentiellen Unterschied, um diesen unüberwindlichen Unterschied. Da galten Juden und Jüdinnen noch als in einer zumindest tendenziell integrierbar durch Taufe. Da ging es noch sehr stark um den religiösen Unterschied. Das war noch kein rassisierter Unterschied. Und in diesen Zusammenhängen wurde die Jüdin, die Belle Juive, als wunderschön, als verführerisch, ja, aber als unschuldig verführerisch gezeichnet. Und sie wurde als wert befunden, aus diesen schlechten Zusammenhängen da rausgeholt zu werden. Und worum es aber eigentlich ging in dieser Konversionsliteratur, es war ja viel weniger Juden und Jüdinnen davon zu überzeugen, dass es gut wäre zu konvertieren, sondern es ging vielmehr darum, den Christen und Christinnen selber den Wert ihrer eigenen Religion vor Augen zu führen. Also die eigene christliche Religion als das Geborgenheit bietende, währenddessen Judentum in der Konversionsliteratur als was völlig Haltloses, als was Grundloses, als eben, da haben wir schon dieses Wurzellose, kommt da schon rein. Der ewige Jude, der da herumwandert. und nie irgendwo Wurzeln fassen kann und will. Aber es wird natürlich nicht dazu gesagt, dass es nirgendwo gelassen wird, klar. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn wir euch nächsten Donnerstag wiedersehen und schönen Abend noch.